Ich kann mir da keinen Reim drauf machen. Irgendetwas stört mich daran. Aber ich komme nicht drauf, was? Na, das ist ja sehr konkret. Kommt, wir holen die Walkie-Talkies. Jacqueline und Shawnee, ihr geht mit Peter. Mr. und Mrs. Parsley mit Bob und ich werde mich mit Mr. Kittle und Mr. Nolan begnügen. Oh, aber liebend gerne, Herr Klugscheißer. Es ist jetzt 22.54 Uhr. Um 11:30 treffen wir uns wieder hier. Wollen wir die Zimmer unter uns aufteilen oder bleiben wir zusammen? Nicht aufteilen. Wir bleiben zusammen. Mr. Scavenger? Hier ist er nicht. Moment mal. Die Tür hier steht ein Stück offen. Was ist das denn? Ein Geheimgang? Ja, aber ich kenne ihn. Er hört gleich wieder auf. Geht nur ein kurzes Stück, bis diese Treppe dann an der Decke endet. Die Treppe endet an der Decke? Wieso das denn? Ja, das weiß wohl nur Mrs. Marriott selber. Genau 13 Stufen. Ja, bei Mrs. Marriott musste immer alles auf 13. Nanu? Was ist denn das? Oben auf der 13. Stufe liegt was. Das ist das Jackett von Mr. Scavenger. Und blutig. Na, vibrieren deine übermenschlichen detektivischen Sinne schon? Ich nehme mir die Wände vor. Sieh bitte den Boden und die Decke. Zu Befehl. Hast du vielleicht Spezialwerkzeug für mich? Ich schau mal ins Bad. Nein, Hilfe! Mr. Kittle, was ist los? Jemand versucht, mich in den Kamin zu zerren. Nein! Hier gibt's nicht viele Möbel. Vielleicht schaffen wir dieses Zimmer noch, bis wir wieder rauf müssen. Hallo? Mr. Scavenger? Sind Sie das? Hallo? Klingt hohl. Mr. Scavenger? So ein Mist. Wo hab ich denn jetzt? Da, just, Peter? Kommen. Ich bin's, Bob. Ich hab hier was gehört. Kommt schnell. Bob? Ja, hier im grünen Salon. In der Wand muss ein Gemeingang sein. Das ist es! Bob? Kommt sofort runter! Sofort! Petras Gessage. Natürlich! Petras Gessage. Was hast du, Dritter? Hast du Scavenger entdeckt? Ist der hier? Du sagtest etwas von einem Geheimgang. Ich sagte Gemeingang. Also, ich hab mich versprochen. Was denn? Wovon sprichst du? Erzähl ich euch gleich. Helft mir erstmal suchen. Das Röcheln kam von da drüben. War es Scavenger? Na, ich nehme es an, aber sicher bin ich mir nicht. Hier muss irgendwo ein Geheimgang sein. Los, wir müssen das Zimmer durchsuchen. Drüben ist nichts. Der Boden ist okay. Fehlanzeige. Wenn es einen Geheimgang hinter der Holzverkleidung gibt, dann muss er von einer anderen Stelle aus zu erreichen sein. Also war das wohl nichts. Habt ihr bei euren Erkundungen eigentlich irgendwas entdeckt? Das ist Scavengers Jackett. zerfetzt und Blut durchtränkt. Es lag auf der Treppe, die an der Decke endet. Ihr wisst schon. Und ihr? Habt ihr was? Nein, nichts. Mr. Kittel fand es zwar äußerst lustig, so zu tun, als würde er in den Kamin gezogen werden, aber nein, sonst nichts. Aber ich hab noch was entdeckt. Es wurde mir bei meinem Versprecher bewusst, Gemeingang statt Geheimgang. Und plötzlich fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren. Von den Augen. Was? Egal. Also, jedenfalls habe ich vor ein paar Wochen ein Heft in die Finger bekommen, in dem es um Anagramme ging. Also, ihr wisst schon, die Buchstabenverdrehungskunst. Letterkehr oder Letterwechsel sagt man auch dazu. Der Begriff Anagramm stammt aus dem Griechischen und meint ursprünglich eine rhetorische Figur, bei der ein Wort oder Satz durch die Umstellung seiner Buchstaben so verschlüsselt wird, dass sich daraus ein neuer Sinn ergibt. Es gilt als eine Form des Buchstabenspiels und des Rätsels. Ich kenne nur Autogramm. Ihr meint so Sachen wie Eber und Rebe oder Gesundheit und Hundegeist. Ich hab da mal was im Fernsehen gesehen. Ja, genau. Oder wie Petras Gessage und Secret Passage. Secret Passage, Geheimgang. Du meinst, das Gedicht verrät uns, wo ein Geheimgang ist? Natürlich. Das Gedicht war in Mrs. Marriott Karteikasten. Ein Gedicht, das in verschlüsselter Form auf einen Geheimgang verweist. Bob, hast du die Karte mit dem Gedicht bei dir? Jupp, natürlich. Moment. In meiner Hosentasche. Nein, das ist Kaugummipapier. Ah, hier ist es. Ach Mensch, Bob, damit hättest du aber sorgsamer umgehen können. Das ist von Kaugummipapier ja kaum zu unterscheiden. Die Wörter sind nicht immer gleich geschrieben. Manche sind in Druckbuchstaben. Starre, Dauerregen und so weiter. Und am Ende Petra's Gessage. Und welcher Geheimgang soll das nun sein? Es ist der Geheimgang. Das Gerücht ist wahr. Das Gerücht, dass sich Mrs. Marriott einen Geheimgang anlegen ließ, der einen zweiten Zugang zum Haus erlaubt. Genau der ist es. Ein zweiter Zugang zum Haus? Wenn wir den Gang finden können, können wir hier raus und die Polizei verständigen. Ja, genau. Wir sind nicht mehr eingesperrt. Naja, solche Buchstabenrätsel sind äußerst schwierig zu lösen. Wir könnten Stunden brauchen, bis wir ein paar davon geknackt haben. Oder wüsste jemand, welches andere Wort man aus Sageselchen bilden könnte? Nein. Aber wir müssen es zumindest versuchen. Ich habe nicht den Eindruck, dass es uns besonders leicht fallen wird, Scavenger zu finden. Also sollten wir lieber versuchen, möglichst schnell aus diesem alten Kasten zu kommen. Nein, wir dürfen die Suche nach Scavenger nicht aufgeben. Ich bin dafür, dass alle außer Bob und mir die Suche fortsetzen. Wir beide haben sehr viel Erfahrung in der Lösung schwieriger Rätsel. Dann gib uns aber dein Walkie-Talkie mit, Just, damit wir wenigstens zwei Gruppen bilden können. Es reicht, wenn wir euch über Bobs Gerät erreichen können. Jacqueline, würdest du die zweite Gruppe anführen? Geht klar. Aha. Du meinst, ihr zwei Schlauberger knackt das Rätsel und seid dabei so gut, dass ihr auf unsere Hilfe verzichten könnt? Und was, wenn dieses Dämchen hier hinter allem steckt? Was erlauben Sie sich? So wie Sie sich hier die ganze Zeit schon benehmen, sind es doch eher Sie, der sich verdächtig macht. Ich? Du spinnst ja komplett, Mädchen. Nennen Sie mich nicht Mädchen! Langsam, langsam. Mr. Nolan, Ihre Mithilfe wäre sicher wertvoll, aber wir müssen weiterhin nach Mr. Scavenger suchen. Und warum gehst du da nicht suchen und lässt mich das Rätsel lösen, hä? Weil ich derjenige war, der das Rätsel überhaupt erst entdeckt hat. Und weil ich einiges über Anagramme gelesen habe. Und dein dicker Chef? Ist der wirklich so klug, wie er tut, oder gibt er nur an? Na klar, Starre, Asta, das bildet mir den Asta in dem Esssaal. Genial, Erster! Damit dürfte klar sein, wo wir mit unserer Suche beginnen müssen. Dann machen wir es also so. Ihr beide kümmert euch um den Geheimgang und wir stürmen weiter in das Haus nach Mr. Scavenger. Man hört sich. Also, dann lass uns die Sache mal angehen. Auf in den Esssaal. Dann gibt es hier jede Menge drauf. Vielleicht verbirgt sich hinter einer Blüte etwas. Sieh mal da. Da, auf den unteren Teil des Rahmens. Da ist doch was eingeritzt. Ist das auch eine Aste? Ja, könnte sein. Ja, und Was passiert denn jetzt? Erstaunlich! Ein Drückmechanismus, der die gesamte Wand zur Seite schieben lässt. Wo führt der hin? Kannst du irgendwas erkennen? Nach ein paar Metern geht's um die Ecke. Wir müssen da rein. Okay, dann mal hinein in die gute Stube. Da führt eine Treppe nach oben. Und da oben ist eine Klappe. Sieh mal einer an. Eines der Gästezimmer. Dauerregen ist das nächste Wort. Fällt dir dazu was ein? Dauerregen. Nein. Wir sollten es aufschreiben und herumprobieren. Dann kommen wir vielleicht auf die Lösung. Grüne Ader. Grün mit UE. Das könnte es sein. Der Teppich. Eine grüne Linie führt zu dieser Tür. Ja. Da! Der Fischadler. Da, diese Skulptur auf dem Sockel. Schleifrad? Fischadler. Ja. Ist da irgendein Mechanismus oder so? Sie lässt sich nach vorne klappen. Na, aber da tut sich rein gar nichts. In derselben Zeile wie Schleifrad steht noch ein anderes Wort. Milchkaffee. Hier ist eine weitere Skulptur. Was soll das denn sein? Ein Affe im Pokal oder ist das ein Becher? Sie lässt sich auch nach vorne klappen. Just! Vielleicht müssen wir einfach nur beide Mechanismen zusammen betätigen. Lass es uns versuchen. Okay. 1, 2, 3. Der Mechanismus gibt eine Bodenluke frei. Gute Idee, Dritter. Da, eine Leiter. Schneller, Justus. Oh, soll ich dir auf die Hände treten, oder was? Jetzt weiß ich. Nicht Affe im Becher oder Pokal, Affe im Kelch. Die Dame hat sich echt was einfallen lassen. Und wenn wir jetzt noch Sargeselchen lösen, müssten wir eigentlich da sein, wo der Geheimgang beginnt. Ist klar. Der Tee des Eselchens ist in schönen Theben, wo die Ochsen sind. Und dort finden wir den Secret Passage. Was ist denn das da hinten? Ja, nur ein Geräteraum oder eine Besenkammer oder sowas. Ansonsten führen hier noch 3 Türen aus dem Raum. Und auf jedes Türblatt ist ein Bild gemalt. Ein Bär, ein Tiger und eine Seeschlange. Sag, Eselchen, Seeschlange. Na, also dann. Theben. Oder zumindest irgendetwas Griechisches. Sehe ich auch so. Also, lass uns das Liebesnest suchen. Irgendwo hier drin muss der Geheimgang beginnen. Liebesnest. Esel, Stiel, Biene, Niete, Besen. Besenstiel? Stimmt. Aber auf Anhieb entdecke ich hier keinen Besenstiel oder ähnliches. Lass uns weitermachen. Vielleicht wird es klar, wenn wir den Rest gelöst haben. Ochsensinnen. Mal sehen, was das ergibt. Und zwar zwischen Reben. Dieses Mosaik da hängt genau in der Mitte von diesen 2 Plastikweinstücken. Eine Landschaft, Berge, ein Fluss, darüber eine Sonne mit einem Loch in der Mitte? Sonne! Sonne passt! Und der Rest ergibt Schein. Sonnenschein! Ha! Da drin ist nichts. Kein Knopf, kein Hebel, aber es geht ziemlich weit rein. Ich kann das Ende fühlen. Besenstiel! Wart kurz, ich bin gleich wieder da. Wo willst du hin? Rüber in die Besenkammer. Ja, natürlich. Oh, ist das furchtbar. Oh, das Bob? Bob? Wo bist du? Bob? Peter! Hallo, Peter! Bitte komm! Schnell! Peter! Hörst du mich? Hallo! Auch das noch. Kein Empfang hier drin. Geh systematisch vor. Bob kann sich nicht in Luft ausgelöst haben. Ja, vielleicht ist er durch die Geheimtür verschwunden. Mal sehen. Der Besenstiel passt. Und jetzt? Och, das gibt es doch nicht. Irgendwo muss doch hier was sein. Irgendwas habe ich übersehen. Moment, da ragt ein Holzstab aus der Wand. Er zeigt auf das Mosaik mit den Sternen da drüben. Könnte als Hinweis gedacht sein. 13 Sterne. Natürlich. Und mit jeweils 13 Zacken. Wer hätte das gedacht? Moment mal. Dort, Petras Gessage findet sich, indem ich selbst betrüge mich. Der Geheimgang findet sich, indem sie sich selbst betrügt. Wenn ich davon ausgehe, dass Mrs. Marriott dieses Gedicht wirklich für sich als eine Art Gedächtnisstütze geschrieben hat, würde das bedeuten, dass Mrs. Marriott sich betrügt. Aber was meint sie damit? Durch welchen Selbstbetrug soll es ihr möglich sein, ihren Geheimgang zu finden? Aber das ist doch 12! Dieser Stern hat nur 12 Zacken! Das meinte Mrs. Marriott, natürlich! Alles muss bei ihr auf die Zahl 13 ausgerichtet sein. Aber wenn sich der Zugang hinter einem Stern mit 12 Zacken verbirgt, dann betrügt sie sich gewissermaßen selbst, klar. Und wenn ich an die Stelle drücke, wo der 13. Zacken sein sollte? Das muss es sein. Ich muss jetzt im Erdgeschoss sein. Ich frage mich nur, an welchen Teil des Hauses. Just, zum Henker. Hallo. Jetzt geh doch endlich ran. Ja, Zweiter. Bin hier. Endlich, das Ding geht wieder. Mann, bin ich froh, euch zu hören. Hör zu, vor einer... Peter, Bob ist verschwunden. Weg? Einfach weg? Verdammt. Wie konnte das so passieren? Ich weiß es nicht. Aber ich bin mittlerweile in dem Geheimgang. Vielleicht ist Bob ja hier irgendwo. War bei euch etwas? Wir haben Scavenger gehört. Er ist schwer wie am Spieß, dann wieder Funkstille. Eine Minute später röchelte er und kurz darauf wieder dieses ekelhafte Kichern. Und du und Bob, ihr wart auf einmal weg. Mein Just, was machen wir denn jetzt? Geht in den Esssaal. In ein paar Minuten bin ich bei euch. Ich möchte nur diesen Gang noch überprüfen und sehen, ob er wirklich ins Freie führt. Und vielleicht finde ich auch heraus, was mit Bob geschehen ist. Nie mehr setzt sich ein Fuß in dieses verdammte Haus, das schwöre ich dir. Bis später dann. Bis später. Die Mauer hier könnte die Außenwand sein. Da war doch was. Bob? Bob, bist du das? Bob, um Himmels Willen! Moment, ich binde dich los. Danke, Erster. Oh. Bist du verletzt? Nein, ich glaube nicht. Was ist denn passiert? Ich kann dir sagen, kaum warst du in dem Geräteraum verschwunden, fühlte ich auf einmal eine Pistole im Genick. Da röchelte mir jemand ins Ohr, ich soll jetzt nur keinen Fehler machen. Stülpt mir diesen Sack hier über den Kopf und buxiert mich durch irgendeine Tür. Und ruft mit tiefer Stimme, hier lebe ich. Stößt mich eine Treppe runter und befiehlt mir irgendwann, mich hinzusetzen. Na, dann fesselte er mich und seitdem hocke ich hier und freue mich meines Lebens. Peter, alles in Ordnung. Ich hab Bob gefunden. Und in einem Stück. Gott sei Dank. Wir kommen jetzt durch rauf. Bis gleich. Alles klar, bis gleich. Hä? Eine Sackgasse. Vielleicht haben wir eine Abzweigung übersehen. Psst, hörst du das? Ja. Da stöhnt wer oder ächzt. Komisches Geräusch. Nein, das sind mehrere. Ich hab da so eine Ahnung. Mach mal bitte eine Räuberleiter. Ich will die Decke überprüfen. Ich glaub, die Geräusche kommen von da oben. Ja, ist gut. Dann mach ich eben die Räuberleiter und du kontrollierst es. Schon besser. So, dann eins, zwei und... Oh, wow, jetzt wackel da unten doch nicht so. Da ist eine Klappe. Aber... Ich krieg sie nicht aufgedrückt. Dann drück stärker! Ja, Mann. Da bewegt sich was. Mein Gott. Das stinkt ja ekelhaft. Ich mag dich nicht mehr. Ja, ja, okay. Dann lass mich runter. Wie sind wir hier denn rausgekommen? Hört man das nicht? Moment mal. Der Pavillon. Der Hühnerpavillon an der Ostseite. Das Geräusch kommt von den Hühnern. Ganz genau. Und deswegen stinkt's ja auch so. Vogeldung ist zwar an sich geruchsneutral, aber nicht, wenn er länger rumliegt. Nichts für ungut, aber so genau wollte ich das jetzt gar nicht. Just. Zweiter, was ist denn? Klingt ja, als hätten sich alle Marriott-Geister um euch versammelt. Skrancher ist wieder hier! Hi, Peter! Hi! Hat er schon was gesagt? Nein, und wir haben ihn bis jetzt auch in Ruhe gelassen. Ja, wo habt ihr ihn denn gefunden? Wir haben ihn gar nicht gefunden, er stand plötzlich vor uns, vollkommen verwirrt. Ich glaube, er ist immer noch nicht ganz bei der Sache. Was muss der durchgemacht haben? Sieht aus wie der Tod höchstpersönlich. Vielleicht hat er sich ja inzwischen so weit erholt, dass er uns erzählen kann, was passiert ist. Mr. Scavenger? Du bist doch dieser Junge. Justus, ich bin Justus Jonas. Wir kennen uns von dem Krimispiel. Erinnern Sie sich? Ich erinnere mich an alles. Es war die Hölle. Ich bin, ein realistischer Mann. Bis heute Nacht. Ich war in meinem Zimmer. Da spürte ich einen kalten Luftzug. Dann hörte ich Schritte. Sie schienen aus der Wand zu kommen. Genauer gesagt, aus einem Bild, das dort hing. Ich ging hinüber und da erfassten mich bleiche Finger und zogen mich hinein. Ich schrie noch. Dann verlor ich das Bewusstsein. Etwas später kam ich wieder zu mir. Meine Hände waren auf den Rücken gefesselt und auf meinem Mund klebte ein breites Band. Etwas hielt mich fest, schubste mich vor sich her. Ich konnte nur einen großen schwarzen Schatten erkennen und diese Totenfinger auf meinem Arm. Ansonsten waren da rasselnde Atemgeräusche und ab und zu ein Kichern. Das Kichern, das haben wir auch gehört. Und dann erfuhr ich, in wessen Gewalt ich mich befand. Er sprach zu mir. Naja, es war weniger ein Sprechen. Es war eine Art Selbstgespräch. Irgendein Vorfache von mir, ich glaube, er hieß Hugh oder Howard, hat einst mit einem Marriott-Gewehr jemanden erschossen und er war der Geist dieses Ermordeten, die sich nun an mir rächen wollte. Wie ist es Ihnen gelungen zu entkommen? Ich bin nicht entkommen und ich hätte es sicher auch nicht geschafft. Irgendwann ließ er einfach von mir ab. Mr. Scavenger, wer Ihnen das alles angetan hat, müssen zukünftige Ermittlungen ergeben. Im Moment stellt sich vor allem die Frage, was wir jetzt tun sollen. Es ist 3:30 Uhr morgens, das Handy wurde gestohlen und die Eingangstür unbrauchbar gemacht. Doch da Bob und ich den Geheimgang gefunden haben, könnten wir Hilfe holen. Allerdings müsste dazu jemand durch den See schwimmen und das bei immer noch strömenden Regen. Wenn Sie wollen, Mr. Scavenger, tun wir das. Das wir bin dann wahrscheinlich ich. Ansonsten würde ich vorschlagen, dass wir die nächsten 3,5 Stunden hier im Esssaal bleiben, uns ausruhen, so gut es geht, und auf Mr. Lovell warten. Wegen mir muss keiner durch den See schwimmen. Ich komme schon klar. Irgendjemand anderes, der will, dass ich schwimmen gehe? Okay, anscheinend nicht. Also gut. Meine Kollegen und ich möchten allerdings noch einige Nachforschungen anstellen, bevor uns Mr. Lovell erlöst. Bis später dann. Habt ihr gesehen, was Mr. Scavenger da auf dem Kopf hat? Hm? Nein, was meinst du? Da ist ein weißer Fleck. Und ich glaube, ich weiß, was das ist. Dieser Kittel. Mann, jetzt im Nachhinein wird mir so einiges klar. Ja. Ein linker Typ. Aber noch einmal, Kollegen. Behalten den Mund, verstanden? Solange wir nicht wissen, wie alles zusammenpasst, haben wir nur einen Verdacht. Natürlich. Keine Sorge. Na, haben die Herren Meisterdetektive etwas entdeckt? Nein. Das dachte ich mir. Das wird Mr. Lowell sein. Na endlich! Just, was ist denn? Kommst du? Wenn du noch 2 Minuten länger da stehst, kennst du die Landkarte gleich auswendig. Ja, gleich. Das ist ja merkwürdig. Oh, was denn? Ach, mir wurde nur gerade bewusst, wie groß die Vereinigten Staaten mittlerweile sind. Bitte? Junge, manchmal mache ich mir echt Sorgen um dich. Wenn ich es Ihnen doch sage, ich kann nicht aufschließen, weil das Schloss mit Sekundenkleber gefüllt ist. Das ist ja ein ganz schöner Scherzbold. Da werfen Sie ihn halt raus. So, willkommen zurück, meine Ver... Was ist hier los? Hier, sehen Sie. Mein Gott, was haben Sie denn da gemacht? Wir erzählen Ihnen am besten alles auf der Rückfahrt. Mein Gott, das wusste ich nicht. Es tut mir leid. Hey, was ist denn da am Ufer los? Was machen denn die Polizisten da? Guten Morgen, ich bin Officer Wood vom Los Angeles Police Department. Das ist mein Kollege Johnson. Guten Morgen, mein Name ist Lowell. Was kann ich für Sie tun? Befindet sich unter Ihnen jemand namens Scavenger? Ja, da bin ich. Worum geht es? Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass heute Nacht in Ihr Haus eingebrochen wurde. Der Arme. Auch das noch? Wann? Was ist passiert? Gegen Mitternacht ging in Ihrem Haus die Alarmanlage los. Ein paar Minuten später waren wir beide dort, doch der Täter war schon getürmt. Fehlt etwas? Es wurden noch keine genaueren Untersuchungen vorgenommen. Das Einzige, was uns aufgefallen ist, war ein heller rechteckiger Fleck an der Wand in Ihrem Wohnzimmer. Da hing wohl bis vor kurzem ein Bild. Was? Oh nein, der Tobrero! Tobrero? Sie haben einen echten Tobrero in Ihrem Wohnzimmer? Ja. Oh, Himmel. Manche seiner Stiche sind über 1 Million wert. 2. Der Stich war 2 Millionen wert. 2? Ist sie versichert? Ja, das schon. Aber es ist mein absolutes Lieblingsbild. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Wäre es Ihnen vielleicht möglich, jetzt mit uns aufs Revier zu kommen? Natürlich, ja. Einen Moment noch. Wenn Sie 1 Minute Zeit hätten, dann kann ich Ihr Bild vielleicht wieder beschaffen. Du kannst was? Ho, ho. Jetzt gibt aber einer an. Die Karteikarte über Ihren Vorfahren. Ein Mord 1893 in New Mexico, wo die amerikanischen Pokermeisterschaften ausgetragen wurden. Seltsam ist nur, dass New Mexico damals noch gar nicht zu den USA gehörte. Ich glaube mich zu erinnern, dass es erst ab 1912 der Fall war. Was soll das? Ja. Was soll diese Klugscheißerei? Dann Ihr Auto. Gestern Abend parkten Sie so, dass ich in meinen Käfer nicht mehr hätte einsteigen können. Das war da drüben. Jetzt steht Ihr Wagen da. Was wollt ihr von mir? Schließlich noch etwas sehr Skurriles. Der Geheimgang, den Bob und ich entdeckt haben, endet in einem Vogelpavillon. Und wenn Sie sich nun bitte mal auf den Kopf fassen, Mr. Scavenger, dann werden Sie feststellen, dass sich da ein Klecks Vogelkot befindet. Du meinst, Scavenger war die Nacht über im Pavillon, wo ihm ein Huhn auf den Kopf gekackt hat? Ganz recht. Blödsinn. Absoluter Blödsinn. Aber wir haben ihn doch gehört. Die ganze Zeit über. Hier, CD-Spieler, externer Lautsprecher, Fernsteuerungsrelays. Gefunden im ersten Stock hinter der Holzverkleidung. Damit hat er uns durchs Haus gehetzt und uns glauben lassen, er wäre die ganze Zeit da. Und warum sollte ich das Haus verlassen haben? Um einen trinken zu gehen? Nein, um ihr eigenes Bild zu stehlen und die Versicherung zu betrügen. Als sie das erste Mal an einem Krimispiel teilgenommen haben, entdeckten sie zufällig den Geheimgang zum Pavillon. Und von da an reifte ihr Plan. Sie drangen so oft unbemerkt über den Geheimgang ins Haus ein, bis sie sich gut genug darin auskannten. Kurz vor unserem Spiel versteckten sie dann ihre Abspielgeräte und deponierten die Karteikarten im Archiv. Dann machten sie ein zweites Mal beim Krimispiel mit. Sie nahmen Bob das Handy ab, verklebten das Schloss, hinterließen hier und da ein paar Blutspuren und verschwanden schließlich. Sie fuhren zu ihrem Haus, entwendeten ihr eigenes Bild und lösten die Alarmanlage aus, damit der Diebstahl genau zu dem Zeitpunkt stattfand, für den sie dachten, ein Alibi zu haben. Anschließend fuhren sie zurück. Problematisch wurde es für sie, als sie merkten, dass Bob und ich dabei waren, den Geheimgang ebenfalls zu entdecken. Sie kidnappten daher kurzerhand Bob in der Hoffnung, dass sich der Rest von uns nun endgültig schaudern den Geistern ergeben würde. Am Ende stießen sie wieder zu uns und hielten ihre Märchenstunde ab. Ich vermute, dass sich das Bild in ihrem Auto befindet. Mr. Scavenger, könnten wir wohl mal einen Blick in ihr Fahrzeug werfen? Selbstverständlich. Da, bitte. Leer. Moment mal. Heben Sie doch mal die Bodenabdeckung an, Officer. Na, was haben wir denn da? Ist das dieser Torero? Tobrero. Und ja, das ist einer. Darf ich annehmen, dass Sie in finanziellen Schwierigkeiten stecken? Ich bin fast pleite. Ja, Spielschulden. Diese verdammten Pokerrunden. Alle Achtung, wie ihr das alles herausbekommen habt. Einfach große Klasse. Zwei Sachen wären da noch. Zum einen Mr. Kittel. Ja? Ach, die beiden sind Komplizen. Das dachte ich mir schon die ganze Zeit. Nein. Mr. Kittel ist kein Verbrecher. Aber trotzdem finde ich es gelinde gesagt unanständig, dass Sie uns alle für Ihre psychologische Untersuchung missbraucht haben, Dr. Jasper Kittel. Mitarbeiter am Institut für Psychologie und Verhaltensforschung. Der ist Ihnen wohl aus Ihren Unterlagen gefallen. Gruppendynamische Prozesse in Ausnahmesituationen. Wir waren Ihre Versuchskaninchen. Ich wollte doch, das war doch... Idiot. Und das Zweite? Betrifft dich, Zweiter. Mich? Du bist mir noch einen Beweis schuldig. Du wolltest mir beweisen, dass es richtig ist, dass du zwei verschiedene Socken trägst. Ach so, das meinst du. Ja, das kann ich dir beweisen. Ja, und wie? Moment, warte. Hier, ich hab noch ein paar davon. Herzlich willkommen im Marriott House. Es müsste ständig erweitert werden. Sollte Geheimgänge und Sackgassen haben, die die Geister verwirren. Mrs. Marriott ist verrückt. Wer baut bitte schön ein Fenster in den Fußboden? Was ist das denn? Ein Geheimgang? Die Treppe endet an der Decke? Wieso das denn? Na, Bruder, alles senkrecht. Gimme five. Bobby, was geht ab? Tot im Zimmer liegen. Verschwunden sein oder als Geist umgehen. Dieter, Bob ist verschwunden. Ich wurde überfallen. Was? Keine Bewegung oder du musst ran. Da hat jemand Sekundenkleber ins Schloss gedrückt. Psst, hörst du das? Ja. Da stöhnt wer oder ächzt. Aber seltsamerweise steht hier kein Artikel, sondern ein völlig unverständliches Gedicht. Ein Gedicht, das in verschlüsselter Form... Damit dürfte klar sein, wer unser Opfer ist. Stimmt doch was nicht! Hallo? Blutige Schleifspuren. Eine Hand. Es war eine Hand. Da liegt jemand gefesselt auf dem Boden. Da zerrt was an ihm. Nein, er verschwindet. Er wird durch die Tür gezogen. Helft mir, bitte. Ihr müsst mich hier rausholen, schnell. Er kommt sicher gleich. Er hat Geist gerufen. Ihn hat einer der Marriott-Geister geholt. Alle Marriott sind tot, die Geister wollen Rache. Das ist das Jackett von Mr. Scavenger. Völlig zerfetzt. Und blutig. Morgen nach Sonnenaufgang sehen wir uns alle wieder. Fast alle. Hier kommt ja vor für das Haus des Schreckens. Jack Lowell, Mr. Nolan, Mr. und Mrs. Parsley, Mr. Kittle, Shawnee Davidson, Jacqueline Williams, Petrus Cassage, Lloyd Scavenger, Howard, Tobrero, und die gute alte Sarah Marriott. Ha ha ha.